In dieser Ausprägung ist dieses geistig-idealistische Überzogene mit Messern zu schneiden, während es auf dieser rigiden Richtung auch im Grunde eine Überzogenheit ist, die Brückner sehr gut aufweisen kann. Aber sie hätten doch bei dem ganzen Kraftaufwand eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, die nur genutzt haben, ja, Leute, die heute zum Beispiel schlecht gemacht werden, der Joachim Brun hat zum Beispiel nichts Besseres zu tun gehabt, als neulich auf einer Veranstaltung in Stuttgart den Michael Mauke auch noch einen Dreck zu ziehen, sagen, weil Michael Mauke, so wie Kral und solche Leute, den Klassenbegriff wieder scharf gemacht haben in den 60er Jahren, deswegen sind sie also fast schon Antisemiten und sowas, weil der Klassenbegriff ja antisemitisch aufgeladen ist und so weiter. Also die paar Leute, die wirklich sehr viele Impulse gegeben haben für eine Theoriebildung, ja, um die deutschen Zustände zu begreifen und um sie in dem internationalen Kontext auch anzugehen, ja, glücklicher anzugehen, geschickter, listiger anzugehen und so weiter, das wurde sich verspielt durch dieses was tun, was tun, was tun, man ihn. Das wäre so eine Hauptthese, wo es dann das belegt der Brückner sehr, sehr schmerzhaft. So, das war das. Also auch eine Verschiebung auf so eine Pseudo-Praxis im Grunde des Aktionismus und dieses ständigen Drangs vermischt, also aus der Ohnmacht heraus. Er hat das zum Beispiel auch in einem Dokument, das unmittelbar nach dem Tod von Ulrike Meinhof, ein Frankfurter, ja, so die Fuß-Sponti, würde man es dem Lager zurechnen, an Berliner Freunde geschickt hat, so einen Brief, wo auch sozusagen aus allen Poren dringt diese Verzweiflung, diese Ohnmacht, dieses Ohnmachtsgefühl und aber zugleich auch eben die moralische Verpflichtung, dieser moralische, die kategorische Imperativ, müsste man sagen, in den Individuen, also ein Über-Ich-Anteil, muss doch trotzdem was tun. Wo es dann auch dazu kommt, dass in dem Brief steht, ich will ja auch keinen Molly schmeißen, ich hasse diese ganzen gewaltsamen Formen, ich habe solche Angst davor, ja, weil natürlich erfolgt dann die Strafe durch den Polizeiknüppel und, aber ich muss mich doch jetzt irgendwie solidarisch verhalten, ja, und aus der Ohnmacht heraus würde ich jetzt auch einen Molly schmeißen. Das war ja diese Streckergeschichte, glaube ich, damals, da wurde ja einer, der in so einem Polizeiwagen nach dem Tod von Ulrike Meinhof gab es eine große spontane Demonstration am nächsten Tag, 1976 hier in Frankfurt, vom Unicampus aus, wird auch genau in dem Schiff geschildert, wurde sofort zusammengeknüppelt, kaum dass der Campus verließ, hat sich aber dann doch irgendwie durchgeschlagen und so. Und bei dieser Gelegenheit hat dann ein Sturm, so, später war das so RK-Spektrum und so, er hat dann so ein, nee, später, Quatsch, das sind da so geht das immer, das ist ja schon durcheinander. Das war 76, da war also RK eher schon so eine Tradition gewesen. Es gab kein also Spektrum. Saniert, 74 Gründe gab es RK nicht mehr. Ja, gab es also nicht mehr. Aber so aus dem Milieu heraus hat dann jemand in einem Polizeiwagen so einen Molly reingeschmissen, hat einen Polizisten erheblich verletzt und wurde dann auch sehr lange eingeknastet. Der wurde dann auch wieder freigekämpft durch den Druck in der Stadt. Das war, glaube ich, der Strecker. Ne? Das war also ein paar Strecker. Ja, also das zeigt nur die Verstrickung auch, wie dann allerdings in der Linken, in dieser verzweifelt, ich will nicht sagen radikalisierten, sondern rigidisierten Linken, aus dem Moralindruck sozusagen heraus, ja, in den Leuten auch diese Gewaltfrage vollkommen vermurkst worden ist. Wo Gewalt überhaupt nicht mehr rational und, ich will mal sagen, gut instrumentell diskutiert werden konnte, sondern wo das zu einem Selbst, zu einer Abfuhr, zu einer Entlastung, zu einer Abfuhr von Affekten wurde, das wird in diesem Dokument, in diesem Brief geschildert. Also diese ganze Mischung aus Ohnmachtsgefühlen, aus Isolierungssyndrom, aus der Moral, du musst was tun, was tun, was tun, um jeden Preis. Und da sind wir dann auch nicht weit eben von dieser Rigidisierungslinie, die dann sich als Stadtgeria definiert hat. Ich will bei der Gelegenheit nur noch ganz kurz zurückverweisen, sozusagen rehabilitatorisch, nochmal auf dieses unsägliche Rebsma-Pamphlet da eingehen, wo der hochwissenschaftliche Archiv war, Kraushaar, interessanterweise alles eigentlich dementiert, was er auftischt, um aus seinem geheimen Archivzettelchen den Dutschke zum bösen Erfinder der Stadtgeria zu machen. Und das sollte man eigentlich wissen. Ja, zwei Sachen, die Kraushaar dann fairerweise selber noch aus einem gewissen Rest von wissenschaftlicher Redlichkeit und weil ja der große bürgerliche Historiker der Studentenbewegung und so weiter sein will, Der schreibt also in Abschnitt 6, Dutschke als Begründer der Stadtkarriere in Deutschland, er zählt dann einiges, er belegt es aber nicht. Und dann am nächsten Abschnitt muss er aber zugeben, Dutschke war kein Befürworter der RAF und ein Gegner des Terrorismus, belegt das dann auch.